Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen. Stephen Hawking. Can you hear me? Der Superstar des Universums. It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Es war großartig, in dieser Zeit gelebt zu haben und Forschung in der theoretischen Physik zu betreiben. Cambridge am 14. März 2018. Der Tag, an dem ein glühender Appell Millionen von Menschen aufhorchen lässt. Eine atemberaubende Botschaft des britischen Astrophysikers, der als Genie und Visionär weltberühmt ist. Stephen William Hawking. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I am happy if I have made a small contribution. Unser Bild vom Universum hat sich in den letzten 50 Jahren sehr verändert, und ich bin froh, dazu einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. The fact that we humans, who are ourselves miracle, dass wir Menschen, eine Ansammlung kleiner Partikel der Natur, es geschafft haben, so viel von den Gesetzen zu verstehen, denen wir und unser Universum unterworfen sind, ist ein großer Erfolg. Ich möchte meine Aufregung und Begeisterung für dieses Streben teilen. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look at the stars and not down at your feet. Bitte erinnert euch daran, zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Versucht, einen Sinn in dem zu erkennen, was ihr seht, und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Und auch wenn das Leben manchmal schwierig erscheint, das Wichtigste ist: Gebt bitte nicht auf. And however difficult life may seem, it matters that you don't just give up. Es ist nicht Hawkings eigene Stimme, die hier zu hören ist. Es ist die Stimme seines Sprachcomputers, auf den er seit 1985 angewiesen ist. Die Welt hat sich längst an den Klang gewöhnt, die sich 33 Jahre lang als Stimme Hawkings zu Wort meldet, nachdem er seine eigene verloren hat. Hawking ist nicht nur als Physiker weltberühmt, sondern auch durch seine unheilbare Krankheit. Er ist 21 Jahre alt, als die Ärzte feststellen, dass er unter amyotropher Lateralsklerose leidet, kurz ALS. Das ist eine Krankheit, bei der die Nervenzellen, die die Muskelbewegungen steuern, nach und nach absterben. Die Folge ist, dass sich Menschen mit ALS irgendwann nicht mehr bewegen können und Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen und Atmen bekommen. Nur der Verstand und die Fähigkeit, Kinder zu zeugen, sind durch ALS nicht beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil, wie die immer neuen Geistesblitze des genialen Mr. Hawking beweisen. Er sitzt zwar 49 Jahre seines Lebens im Rollstuhl, kann aber dennoch unermüdlich forschen, eine Familie gründen und öffentlich auftreten. Hawking wird zum Popstar der Physik. Er versteht es, die Menschen tief zu berühren und zu begeistern. So wie bei der Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele 2012 in London, die bei Millionen von Zuschauern für Gänsehaut sorgt. We are all different. Wir sind alle verschieden. There is no such thing as a standard or run-of-the-mill human being. Es gibt keinen Standard- oder Durchschnittsmenschen. But we share the same human spirit. Doch was uns alle eint, ist der menschliche Geist. So let us together celebrate excellence, friendship and respect. Good luck to you all. Hawking wird zum Vorbild von Millionen Menschen, weil er trotz seines gebrechlichen Körpers nie aufgibt, sondern immer das scheinbar Unmögliche erreichen will. My goal is simple. Mein Ziel ist einfach. It is a complete understanding of the universe. Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Why it is as it is and why it exists at all. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert. Mein Ziel ist einfach. Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist, und warum existiert. Doch was hat Stephen Hawking befähigt, tatsächlich einige Geheimnisse des Universums zu lüften? Wer ist dieses Genie, das schon in seiner Kindheit von seinen Klassenkameraden Einstein genannt wurde? Und was für ein Mensch war Stephen Hawking? Wie hat er mit seiner Krankheit gelebt? Um diese Fragen zu klären, müssen wir zurückgehen ins Jahr 1942. Nach Oxford in England, wo sein Leben begann. Mitten im Zweiten Weltkrieg kommt der kleine Stephen William Hawking am 8. Januar zur Welt. Es ist genau der 300. Todestag des berühmten Physikers und Astronomen Galileo Galilei. Noch wissen Stephen Hawkings Eltern nicht, dass dieser kleine Schatz in ihren Armen später ebenfalls als Genie gefeiert werden wird. Für den Moment sind sie nur überglücklich, dass ihr erstes Kind gesund zur Welt gekommen ist. Ein Junge, der mit hellwachen Augen neugierig in die Welt blickt. Willkommen, mein Sternchen. Eigentlich leben Stephens Eltern Isobel und Frank in London, in Highgate, einem Viertel im Norden der Stadt, in dem viele Wissenschaftler und Akademiker zu Hause sind. Die beiden sind zwar nicht vermögend, aber mitten im Zweiten Weltkrieg sind Immobilien in London günstig zu haben. Immerhin droht jederzeit die Gefahr, dass eine Bombe der deutschen Luftwaffe die Häuser treffen und zerstören könnte. Die Hawkings gehen dieses Risiko ein. Fast jede Nacht wird die Stadt bombardiert. Kurz bevor ihr Stephen auf die Welt kommt, packen sie ihre Sachen, um vorübergehend nach Oxford umzuziehen. In die kleine englische Stadt, an deren berühmter Universität beide studiert haben. Frank Medizin und Isobel Wirtschaftswissenschaften. Dort sind sie sicher. Denn Oxford wird genau wie Cambridge während des Zweiten Weltkriegs nicht bombardiert. So vereinbaren es die Kriegsgegner, Deutschland und England. Im Gegenzug verschont die britische Luftwaffe die deutschen Städte Heidelberg und Göttingen. Die Hawkins können nicht lange in Oxford bleiben, denn Frank muss zurück nach London, wo er als Tropenmediziner eine Stelle am Medizinischen Forschungsinstitut in Hampstead hat. Deshalb zieht die Familie kurz nach der Geburt ihres Sohnes wieder in ihrem geliebten Häuschen ein, das vom Bombenhagel verschont geblieben ist. Hier verbringt Stephen die ersten 8 Jahre seines Lebens. Zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern Mary und Philippa. Mit Mary, die nur 18 Monate nach ihm auf die Welt kommt, streitet sich der kleine Stephen oft. Mom, ich will alleine mit Howard raus, ohne Mary. Die ist wie eine Klette, sie nervt. Mit Philippa, die 5 Jahre jünger ist, versteht er sich dagegen sehr gut. Ha, hab dich! Oh nein, jetzt bin ich dran. Ich hasse es zu fangen. Im Hause Hawking geht es fortschrittlich zu. Isobel und Frank lesen nicht nur jede Menge Erziehungsratgeber, um die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Sie wählen auch die besten Schulen aus, um den dreien eine optimale Bildung zu ermöglichen. Stephen ist ein fröhlicher und aufgeschlossener Junge. Er spielt gerne mit seinem Freund Howard in den Trümmern des zerbombten Hauses in der Nachbarschaft. Und er interessiert sich leidenschaftlich für Spielzeugeisenbahnen. Zum Glück eröffnet nach dem Ende des Krieges ganz in der Nähe ein Modelleisenbahnclub, der zu Stephens absolutem Lieblingsgeschäft wird. Stundenlang drückt er sich am Schaufenster die Nase platt, um die Auslagen zu betrachten. So eine Eisenbahn will er haben. Eines Tages kratzt er all sein Erspartes zusammen und erfüllt sich seinen Herzenswunsch. Er kauft sich eine Modelleisenbahn. Dummerweise funktioniert sie aber nicht richtig, weil der Motor immer wieder kaputt ist. Trotz der Enttäuschung bleibt Stephens Faszination für alles, was sich von selbst bewegt. Er will verstehen, wie Dinge funktionieren und sie damit kontrollieren. Mit 10 Jahren baut er gemeinsam mit seinem Freund John McClanahan Modellflugzeuge und Schiffe. Stephen ist mit den Händen zwar nicht besonders geschickt, aber er macht sich nichts daraus. Egal, wie die Modelle aussehen. Hauptsache, sie funktionieren. John McClanahan ist einer der schlauen Jungs, mit denen sich Stephen nach dem Umzug der Hawkins nach St. Albans anfreundet. Ein kleiner Ort, der 30 Kilometer nördlich von London in der Grafschaft Hertfordshire liegt. Die Eltern beschließen, hierher zu ziehen, nachdem das Forschungsinstitut, an dem Frank arbeitet, aus der Stadt raus nach Mill Hill verlegt wird. Außerdem lebt Stephens Tante Janet mit ihrer Familie ganz in der Nähe. Und damit ändert sich für die Familie viel, auch für Stephen. Anders als in Highgate gelten die Hawkins in diesem verschlafenen Bischofssitz plötzlich als exzentrische Eigenbrötler. Dad, warum schauen uns die Leute so komisch an, wenn sie bei uns vorbeilaufen? Seine Eltern stört das allerdings weniger. Sie leben nach ihren eigenen Regeln. Was bedeutet, dass nach der Renovierung des Hauses so wenig Geld wie möglich für Möbel oder ein Auto ausgegeben wird? Statt einem schicken Wagen fährt Familie Hawkin in einem alten Black Cab, einem schwarzen Londoner Taxi aus der Vorkriegszeit, durch die Gegend. Haben Sie gesehen, mit was Sie herumfahren? Unglaublich. Und an den Heizkosten soll der Knause auch sparen. Lässt seine Kinder einfach frieren. Stephens Vater zieht im Winter lieber 3 Pullover übereinander, als eine Zentralheizung einzubauen. Besuchern, die frieren, gibt er gerne Jacken oder Decken, um sich zu wärmen. Und im Sommer zieht er mit seiner Familie in einen kleinen Zirkuswagen, um an der Südküste Englands die Ferien zu verbringen. Frank und Isobel geben ihr Geld lieber für Dinge aus, die ihnen wichtig sind, wie Bücher, Bilder oder kostbare Sammlerstücke, die sie von ihren vielen Fernreisen in exotische Länder mitbringen. Um den Kindern eine exzellente Schulausbildung zu ermöglichen, sind die besten Schulen Englands gerade gut genug. So wie die St. Albans School, die einen hervorragenden Ruf besitzt und direkt vor der Haustür liegt. Sie erweist sich für Stephen als idealer Ort, um sein Talent als Naturwissenschaftler zu entfalten. Was auch an seinem Lehrer Dikran Tata liegt. Ein herausragender Mathematiker mit armenischen Wurzeln, der Stephen durch seinen lebendigen Unterricht die Augen für die Naturwissenschaft öffnet. Später, als Stephen schon Professor in Cambridge ist, bedankt er sich bei ihm. Thanks to Mr. Tata. Danke, Mr. Tata. He opened my eyes to the blueprint of the universe itself, mathematics. Er hat mir die Augen für die Mathematik geöffnet. Die Blaupause für das Universum. Dikran Tata stört es nicht, dass die Handschrift seines Schülers eine Sauklaue ist, an der andere Lehrer verzweifeln. Ihn stört es auch nicht, dass Stephen seine Hausaufgaben öfter nicht macht, denn er sieht, was in diesem Jungen steckt. Ein genialer Naturwissenschaftler. Behind every exceptional person there is an exceptional teacher. Hinter jedem außergewöhnlichen Menschen steckt ein außergewöhnlicher Lehrer. Als Teenager verändert sich Stephen. Aus dem fröhlichen, aufgeschlossenen Kind wird ein eher schüchterner Junge, der keinen Spaß hat, in den Pausen auf dem Schulhof mit seinen Klassenkameraden herumzutoben. Er wird zum Außenseiter, der verspottet wird. Einstein, Einstein, Einstein. Bei seinen Schulkameraden hat Stephen schnell den Ruf als Streber weg. Was kein Wunder ist, denn er gehört zu den Besten seines Jahrgangs, ohne sich groß anzustrengen. Das schürt natürlich Neid. Außerdem hat er keine Lust auf Rock'n'Roll wie alle anderen Teenager in den 50ern. Stephen hat eben andere Interessen. Genau wie John McClanahan und ein paar andere Jungen aus der Schule. Ein Zirkel von jungen Intellektuellen, die sich nicht nur für klassische Musik begeistern, sondern auch kluge Bücher von Aldous Huxley oder William Golding lesen. Großartig, dieser Huxley. Meiner Meinung nach gibt es niemanden, der so visionär die Zukunft beschreibt wie er in Schöne neue Welt. Später, als Hawking längst seine Stimme verloren hat, erinnert er sich an die Treffen mit seinen klugen Freunden. Ich hatte 6 oder 7 gute Freunde. Wir führten lange Diskussionen und Streitgespräche über Gott und die Welt. Von Radar bis Religion, von Parapsychologie bis Physik. Unter anderem unterhielten wir uns auch darüber, wie das Universum entstanden sein könnte und ob Gott notwendig gewesen sei, um es zu erschaffen und in Gang zu setzen. Es ist nicht mehr zu übersehen, dass sich Stephen bereits als Teenager für die ganz großen Fragen der Menschheit interessiert. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie ist unsere Welt entstanden? Sein Dachzimmer in der Hillside Road sieht mittlerweile aus wie ein Laboratorium. Merkwürdige Apparate aus Blech und Aluminium stehen dort herum, genau wie Reagenzgläser. Stephen baut nicht nur Modellflugzeuge und Schiffe, sondern als 15-Jähriger, zusammen mit seinen Freunden, auch einen Computer. Wir nennen ihn LUCE. Logical Uniselector Computing Engine. Mit dieser logischen Computermaschine vollbringen Stephen und seine Freunde eine Meisterleistung. In ganz England gibt es in den 50er Jahren nur ganz wenige funktionierende Computer. Einer davon steht im Verteidigungsministerium, ein anderer jetzt auch in der St. Albans School. Je näher Stephens Schulabschluss rückt, desto öfter setzt sich sein Vater mit ihm zusammen, um darüber zu sprechen, was aus dem Jungen einmal werden soll. Vater möchte, dass sein Sohn genau wie er am University College in Oxford Medizin studiert, um später einmal Arzt zu werden. Dad, Medizin ist einfach nicht meins. Für mich sind Physik und Mathematik die viel spannenderen Naturwissenschaften. Deswegen will ich das auch studieren. Physik ist die Wissenschaft, die sich mit den Naturgesetzen beschäftigt, die es sich also zur Aufgabe macht, alle Dinge bzw. Phänomene, die in der Natur vorkommen, zu untersuchen und ihre Abläufe und Regeln erklären zu können. Um das tun zu können, müssen Physiker natürlich auch gut rechnen können, weil sich viele Gesetzmäßigkeiten am besten als mathematische Formel darstellen lassen. St. Albans 1958. Familie Hawking bricht zu einer ihrer spektakulären Reisen auf. Über Europa soll es mit dem Auto über Asien bis nach Indien gehen. Ein ganzes Jahr soll die Reise dauern. Frank, Isabel, Mary, Philippa und der kleine Edward, den die Hawkings mittlerweile adoptiert haben, machen sich im eigens dafür angeschafften Ford Consul auf den Weg. Alles Gute, Steve. Wir schreiben. Und wenn was ist, dann melde dich bei Tante Janet. Tschüss. Stephen jedoch bleibt zurück. Seine Eltern haben sich vor ihrer Abreise noch darum gekümmert, dass der Junge während ihrer Abwesenheit bei den befreundeten Humphreys unterkommt. Stephen ist jetzt 16 Jahre alt, steht kurz vorm Abitur und soll sich außerdem schon für sein Studium in Oxford bewerben. Noch vor seinen Abiturprüfungen reist er ins ehrwürdige Oxford, um dort 2 Tage lang das Aufnahmeverfahren zu absolvieren. Dazu gehören nicht nur schriftliche Prüfungen, sondern auch ein Gespräch, bei dem ihm ältere Mitglieder des Colleges mit ihren Fragen löchern. Nach der Aufnahmeprüfung hat Stephen überhaupt kein gutes Gefühl. Nach bangen Tagen des Wartens trifft dann das heiß ersehnte Telegramm aus Oxford ein. Aufgeregt reißt er den Umschlag auf. Oh, 96 Punkte in der Physikprüfung? Ich hab mein Stipendium für Oxford. Yeah! Als er im März 1959 sein Studium beginnt, ist Stephen erst 17 Jahre alt. Anfangs wirkt er etwas planlos. Er besucht lediglich die Mathematikvorlesungen im ersten Semester, ist aber ansonsten ziemlich faul. Was vielleicht daran liegt, dass die physikalischen Probleme, über denen seine Mitstudenten Wochen rätseln, für ihn ein Kinderspiel sind. Stephen braucht für die Lösung immer nur wenige Minuten. Viele Jahre später wird ihm selbst klar, wie unterfordert er als Student war. Ich habe einmal ausgerechnet, dass ich in den 3 Jahren in Oxford ungefähr 1000 Stunden gearbeitet habe, was einem Durchschnitt von 1 Stunde pro Tag entspricht. Ich bin nicht stolz darauf. Eine Folge meiner Krankheit war, dass sich all das dann änderte. Wie man früher Tod droht, der begreift, welchen Wert das Leben hat und dass es noch viele Dinge gibt, die man tun möchte. Doch mit 17 Jahren ist er noch ein gesunder Student, der andere Probleme hat. Er ist deutlich jünger als die anderen und findet kaum Anschluss. Das ändert sich erst, als er aktiv wird und sich für einen Sport begeistert, der an der Universität Oxford angesagt ist. Das Rudern. Kaum ist er Mitglied im Ruderclub, findet er ganz schnell Freunde. Steven, komm als Schlagmann. Du gibst das Tempo vor. Von nun an ist Steven nicht mehr isoliert, sondern willkommenes Mitglied im Boat Club, das sich nach einem harten Training gerne bis in die Puppen feuchtfröhlich amüsiert. Kurz vor seinem Abschluss im dritten Studienjahr sollte Steven das faule Studentenleben eigentlich aufgeben. Er müsste sich jetzt dringend auf den Hosenboden setzen, um für die Prüfung zu lernen. Schließlich will er an das Trinity Hall College in Cambridge wechseln, um dort in Kosmologie zu promovieren. Ein Fach, das 1962 in Oxford noch nicht angeboten wird. Kosmologie ist die Wissenschaft, die den Anfang, die Entwicklung und Struktur des Universums erforscht. Der junge Hawking will also in seiner Doktorarbeit ganz weit hinaus in die unendlichen Weiten des Universums und neue Erkenntnisse gewinnen über die Naturgesetze, die den Kosmos regieren und aufrechterhalten. Um das tun zu können, braucht er allerdings in Oxford eine 1 im Abschlussexamen, die er nicht ganz schafft, weil er einfach nichts tut. Schriftlich steht er zwischen einer 1 und einer 2. Alles hängt von der mündlichen Prüfung ab, die ihm jetzt bevorsteht. Dort warten zum Glück Prüfer, die sowieso schon überzeugt sind, dass der junge Hawking teilweise mehr von Physik versteht als sie selbst und zudem noch schlagfertig ist. Wenn Sie mir eine 1 geben, dann gehe ich nach Cambridge. Wenn ich eine 2 bekomme, bleibe ich in Oxford. Ich nehme also an, dass Sie mir eine 1 geben werden. Es klappt. Im Oktober 1962 beginnt Hawking in Cambridge zu promovieren. Als Doktorvater hat er sich einen der bekanntesten britischen Astronomen ausgesucht, Fred Hoyle. Ein Gegner der Vorstellung, dass das Universum durch so etwas wie einen Urknall entstanden ist. Das Universum, meine Damen und Herren, hat keinen Anfang. Es kann keinen Urknall gegeben haben. Der Big Bang existiert nur im Kommen. Die theoretische Grundlage für alle Kosmologen hat Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorgestellt, die Steven in Cambridge gründlich studiert. Er ist nicht der Einzige, der durch diese Theorie nach neuen Erkenntnissen über die Entstehung des Universums sucht. In den 1960er und 70er Jahren gibt es geradezu einen Boom, die allgemeine Relativitätstheorie weiterzuentwickeln. Einstein hat darin immerhin die Möglichkeit aufgezeigt, dass das Universum nicht immer da war, sondern es einen Anfang gegeben haben könnte. Das will Steven jetzt genauer erforschen. Doch was für eine Grundlage bietet Einsteins Theorie für die Forschung? Das kann am besten ein Physiker erklären, wie Jochen Weller. Er ist Professor für Astronomie und Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein Forschungsgebiet ist die Kosmologie. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eigentlich eine Theorie der Schwerkraft. Was mit Newton angefangen hat, der festgestellt hat, der Apfel fällt auf die Erde, weil es da eine Schwerkraft gibt, wurde durch Einstein weitergeführt. Bei Newton war das Universum was immer gleich war und eben da war. Und mit der allgemeinen Relativitätstheorie hat Einstein gelernt, dass das Universum was Dynamisches, was sich entwickelt sein kann. Und das war die Wahnsinnsleistung, die Einstein geschafft hat. Er hat gesagt, unser Raum ist gekrümmt und überall, wo ich Gravitation habe, Schwerkraft, Beschleunigung, ist der Raum gekrümmt. Und das ist die allgemeine Relativitätstheorie ohne Formeln. Bevor sich Hawking mit der Relativitätstheorie beschäftigen kann, muss er erstmal eine Enttäuschung verdauen. Hoyle lässt ihn abblitzen. Er ist viel zu beschäftigt, um sich auch noch um einen weiteren Doktoranden zu kümmern. Stattdessen soll sich Dennis Sharma um Hawking kümmern. Ein Glücksfall. Sharma ist nicht nur ein hervorragender Kosmologe, sondern nimmt sich auch viel Zeit, um Stevens außerordentliches Talent zu fördern. Er ist überzeugt, dass dieser junge Doktorand zu einem der ganz Großen am Kosmologenhimmel aufsteigen kann. Vorausgesetzt, dass er endlich das richtige Thema findet, um zu promovieren. Das ist gar nicht so leicht. Denn die Kosmologie ist ein weites Feld. Angesichts der Milliarden von Galaxien in unserem Universum gibt es unendlich viele Fragen, die bei der Erforschung des Weltalls offen sind. Auch wenn Stephen Hawking bald sein Forschungsthema finden wird, brauchen alle Nicht-Physiker erst einmal Nachhilfe, wie sich ein Kosmologe orientiert, um in den Weiten des Universums nicht den Überblick zu verlieren. Es gibt da nämlich einen Trick aus der Physik, wie Jochen Weller verrät. Man macht natürlich gewisse Annahmen, dass das Universum überall so ähnlich ist wie bei uns. Das ist die erste Annahme. Also die Erfahrungen, die wir in unseren Laboren auf der Erde machen, werden auf die großen Entfernungen übertragen. Aber die Physik von den Sternen und Galaxien, die ist überall im Wesentlichen dasselbe. Das würden wir sehen, wenn irgendwas abweichen würde. Außerdem nehmen sich Physiker Zeit, um sich an die gigantische Größe des Weltalls zu gewöhnen. Und keine Angst mehr vor den Dimensionen zu haben, mit denen sie es hier zu tun haben. Das Weltall ist enorm groß und am Anfang hat man auch überhaupt keine Vorstellungskraft von den enormen Dimensionen, Entfernungen, welche wir im Weltall sehen. Aber man gewöhnt sich natürlich dran und man hangelt sich so langsam immer weiter raus. Man kennt natürlich hier von der Erde erstmal den Mond, das Sonnensystem kennen noch manche. Also mit unseren Teleskopen für Kinder, welche man daheim hat, kann man auch die anderen Planeten schon sehen. Aber als Kosmologe geht man noch viel, viel, viel weiter raus. Man untersucht also Nachbarmilchstraßen, von denen gibt es Milliarden, Milliarden. Und jede Milchstraße hat Milliarden von Sonnen. Und dann geht man langsam weiter und weiter raus, Milliarden von Kilometern. Und das ist natürlich schon an der Grenze der Vorstellungskraft. Aber durch das man sich so langsam raushangelt, gewöhnt man sich daran. Und die Faszination ist natürlich, dass wir verstehen, was wir da draußen sehen. Um da draußen überhaupt etwas sehen zu können, arbeiten Astrophysiker mit hochentwickelten Geräten wie Teleskopen, also Fernrohren. Durch sie können sie auch weit entfernte Objekte im Weltall gestochen scharf beobachten und auch Lichtwellen sehen, die unserem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben. Die Atmosphäre der Erde, da ist viel Wasser drin, das stört unsere Beobachtungen und deswegen sind die besten Teleskope im Weltall. Damit können wir sehr entfernte Objekte betrachten, aber für einen Kosmologen gibt es eine interessante Konsequenz, da das Licht von den entfernten Objekten eine gewisse Geschwindigkeit hat, gucken wir natürlich gleichzeitig auch immer in die Vergangenheit, wie die Objekte in der Vergangenheit waren und können sowas über die Entwicklungsgeschichte des Universums lernen. Wie kann es sein, dass das Licht etwas über die Vergangenheit des Universums erzählt? Das ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Das Licht bewegt sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Es legt unglaubliche 300.000 Kilometer pro Sekunde zurück. Auch im Weltall bewegt sich das Licht so schnell durch den Raum. Das klingt zwar unfassbar schnell, angesichts der gigantischen Größe des Weltalls braucht es aus entfernten Galaxien aber dennoch viel Zeit, um für unsere Teleskope sichtbar zu sein. So unglaublich es klingen mag, damit leuchtet das Licht entfernter Galaxien aus der Vergangenheit. Eines der frühesten Bilder, die wir vom Universum haben, das nennt sich die kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist Licht, das von allen Enden vom Universum zu uns kommt. Das wurde in den 60er Jahren durch Zufall von Penzias und Wilson entdeckt. Die wollten eine sehr gute Radioantenne bauen und haben gesehen, egal wie sie die ausrichten, haben sie überall ein Störsignal. Das waren Ingenieure, die wussten nichts über Kosmologie. Und dann hat sich aber sofort herausgestellt, die haben eine Strahlung entdeckt, die überall vom Himmel kommt und die so in gewisser Weise das Nachglühen von dem Urknall ist. Dieses Licht erzeugt ein Geräusch, das die beiden Physiker Arno Penzias und Robert Wilson 1964 völlig unbeabsichtigt entdecken. Nach langem Rätseln, woher dieses Geräusch kommt, erkennen sie die Ursache. Es kann nur der Klang der kosmischen Hintergrundstrahlung sein, eine Mikrowellenstrahlung. Das letzte Zeugnis vom Anfang der Zeit und jeglicher Existenz. Der Beweis dafür, dass am Anfang des Universums und der Zeit ein Urknall stattgefunden haben muss. 1978 bekommen Penzias und Wilson dafür den Physik-Nobelpreis. Kurz vor seinem Abschluss in Oxford fährt Stephen in den Weihnachtsferien zu seinen Eltern nach St. Albans. Frank fällt sofort auf, dass mit seinem Sohn etwas nicht stimmt. Noch ahnt er nicht, wie schlimm es wirklich um ihn steht. Doch dann passiert es. Beim Schlittschuhlaufen stürzt Stephen. Stephen, was ist mit dir? Kannst du aufstehen? Nein, es geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ihr Kopf versucht sich an mir festzuhalten. Wir gehen am besten sofort zum Arzt. Der Hausarzt der Hawkins überweist Stephen an einen Spezialisten, der ihn für 2 Wochen ins Krankenhaus schickt, wo er gründlich untersucht werden soll. Der Termin für die Tests wird für das neue Jahr festgelegt, auf die Zeit kurz nach Stephens 21. Geburtstag. Im Krankenhaus werden ihm nicht nur Muskelzellen aus dem Arm entnommen, sondern auch Elektroden eingepflanzt und viele andere schmerzhafte Untersuchungen an ihm vorgenommen. Das wird ein wenig unangenehm. Ich spritze jetzt eine Kontrastlösung in dein Rückenmark, damit wir deine Bewegungen kontrollieren können. Jede Bewegung von Stephen beobachten die Ärzte auf dem Röntgenschirm. Bis zur endgültigen Diagnose vergeht noch viel Zeit. Quälende Wochen für Stephen. Er liegt in einem Mehrbettzimmer, zusammen mit einem 12-jährigen Jungen, der Leukämie hat und daran stirbt. Augenscheinlich gibt es Menschen, die noch schlechter dran sind als ich. Ich fühle mich zumindest nicht krank und sollte nicht in Selbstmitleid versinken. Nicht nur für Stephen und seine Eltern ist es unerträglich, auf die Diagnose zu warten. Seit kurzem gibt es auch eine junge Dame, die sich sehr zu dem jungen Hawking hingezogen fühlt. Sie heißt Jane, lebt in St. Albans und ist kurz davor, am Westfield College in London neue Sprachen zu studieren. Sie ist erst 18, als sich die beiden 1962 auf einer Silvesterparty kennenlernen. Jane hat natürlich schon von Stephen gehört. Er gilt als clever, aber auch etwas merkwürdig. Und ist dafür bekannt, dass er einen guten Humor hat und bei den Demonstrationen für die atomare Abrüstung mitmarschiert. Jetzt steht sie ihm gegenüber. Einem exzentrischen jungen Mann in samtschwarzem Jackett und roter Fliege, dessen Haarschopf über die Brille ins Gesicht fällt. Sie sind sich sofort sympathisch. Die beiden tauschen ihre Adressen aus und wenige Tage nach Silvester bekommt Jane eine Einladung zu Stephens Geburtstagsfeier im Hause seiner Eltern. Magst du Wagner? Nein, ich finde Wagner zu pompös. Ich mag lieber Brahms oder Rachmaninoff. Wirklich? Was findest du gut an Brahms? Ach komm, lass uns tanzen. Danach wartet Jane mit Stephen gemeinsam auf die Diagnose, die kurze Zeit später feststeht. Stephen leidet unter amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Nervenzellen, die die Bewegung deiner Muskeln steuern, nach und nach absterben. Du wirst bald nicht mehr laufen können und auch Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen bekommen. Was ist mit dem Verstand? Das Gehirn ist nicht betroffen. Du wirst weiterhin denken, fühlen und dich erinnern können. Nur, dass du deine Gedanken bald nicht mehr aufschreiben oder aussprechen kannst. Diese Nachricht trifft Stephen bis ins Mark. Schlimmer konnte die Diagnose nicht ausfallen. Er ist unheilbar krank. Die Ärzte geben ihm noch 2 Jahre. Als Mediziner weiß Stevens Vater, dass sein Sohn nun jede nur erdenklich mögliche Unterstützung bekommen muss. Solange es geht, soll Steven so normal wie möglich weiterleben und in Cambridge promovieren. Mr. Hawking? Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Abend. Bitte kümmern Sie sich um meinen Sohn. Er wird nicht mehr lange leben. Er braucht jetzt ein Thema, das er noch selbstständig schreiben kann. Mr. Hawking, ich versichere Ihnen, dass ich alles tun werde, um Ihren Sohn zu unterstützen. Sie können sich auf mich verlassen. Doch alle Themenvorschläge, die Dennis Sharma macht, interessieren Steven nicht sonderlich. Angesichts seiner Krankheit verliert er zunächst jeden Lebensmut. Er ist verzweifelt, verkriecht sich in sein Zimmer und hört seinen geliebten Wagner. Immer mit den gleichen quälenden Fragen im Kopf. Wie soll es weitergehen? Wie lange wird er noch leben? Lohnt es sich überhaupt noch, eine Doktorarbeit zu schreiben? Zum Glück kommt Jane jetzt oft nach Cambridge, um Steven zu besuchen. Und damit kehrt sein Lebensmut zurück. Jane, ich bin so glücklich, dass du mich besuchst. Ich war gerade dabei, mich schwer zu bemitleiden. Aber dann musste ich an den Jungen im Krankenhaus denken, der viel schlimmer dran war, als ich es bin. Steven, es gibt gar keinen Grund, dich zu verkriechen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und es gibt niemanden, mit dem ich so gern Zeit verbringe wie mit dir. Ach, Jane, ich weiß zwar nicht, wie viel Zeit ich noch haben werde, aber ich würde die, die mir bleibt, gerne mit dir verbringen. Könntest du dir vorstellen, meine Frau zu werden? Einen kranken Mann zu heiraten? Steven, ja, das kann ich mir vorstellen. Die Verlobung ändert für Steven alles. Nun gibt es für ihn einen Grund, für den es sich zu leben lohnt. Jane. Beide wissen, dass sie möglicherweise nur noch ein paar gemeinsame Jahre haben. Deshalb muss jetzt alles schnell gehen. Bevor wir heiraten, muss ich eine Anstellung an der Universität haben, um mich und meine künftige Familie ernähren zu können. Das setzt allerdings voraus, dass er seine Doktorarbeit schreibt. Ohne Promotion wird er am Gonville and Keyes College in Cambridge keine Stelle bekommen. Also muss er sich ranhalten. Doch was soll das Thema seiner Doktorarbeit sein? Steven weiß es noch immer nicht. 1964 fährt Steven zusammen mit Sharma und seinen Kommilitonen nach London, um sich eine Vorlesung von Roger Penrose anzuhören. Penrose ist ein genialer Kopf, der sich mit der Entstehung und Beschaffenheit von schwarzen Löchern beschäftigt. Das sind Regionen in Raum und Zeit, in denen die Schwerkraft so groß ist, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Im Inneren eines schwarzen Lochs entsteht eine Singularität in Raum und Zeit von unendlicher Dichte. Eine Singularität also? Fantastisch. Doch was ist eine Singularität? Nach der allgemeinen Relativitätstheorie spricht man dann von einer Singularität, wenn ein Objekt unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert. Das heißt, in sich zusammenfällt und so zusammenschrumpft, dass sich seine Masse unendlich verdichtet. Also als Zahl beschrieben, unendlich groß wird. Sobald so etwas passiert, haben Physiker wie Jochen Weller jedoch ein Problem. Wenn was unendlich groß wird, das ist immer ganz schlimm, wenn das in der Mathematik passiert. Man kann sich das auch leicht vorstellen, wenn ich jetzt Mathematik machen will und ich mache unendlich plus 5. Dann kommt immer noch unendlich raus und damit kann ich keine sinnvolle Mathematik mehr betreiben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Materie innerhalb von einem schwarzen Loch ist auf einen unendlich kleinen Punkt vereinigt, dann werden die Dichten, von denen wir gerade gesprochen haben, unendlich groß. Und dann wissen wir gar nicht mehr, was wir machen sollen. Unsere ganze Beschreibung bricht zusammen. Stephen Hawking wird später als anerkannter Kosmologe einen Trick anwenden, mit dem sich dieses Problem umgehen und sich so etwas mehr darüber herausfinden lässt, was im Inneren eines schwarzen Loches passiert. Hawking hat, das war einer seiner ersten Riesenerrungenschaften, er hat die mathematische Beschreibung von schwarzen Löchern revolutioniert. Er hat sich wirklich die Frage gestellt, was passiert im Inneren vom schwarzen Loch? Und was Hawking dann gezeigt hat, ist, dass mit Hilfe der Quantenmechanik unter Umständen man die Singularitäten vermeiden kann. Die Quantenmechanik ist neben Einsteins Relativitätstheorie die zweite revolutionäre physikalische Theorie des 20. Jahrhunderts. Anders als die Relativitätstheorie beschäftigt sie sich mit den allerkleinsten Elementarteilchen. Doch zurück ins Jahr 1964. Als Stephen nach dem Vortrag von Roger Penrose im Zug nach Cambridge sitzt, spielt er in Gedanken das eben Gehörte nochmal durch und findet damit endlich sein Thema für die Doktorarbeit. Gleich am nächsten Tag geht er mit seinem Vorschlag zu Sharma. Ich frage mich, was passiert, wenn man Rogers Singularitätstheorie auf das ganze Universum anwendet. Das Ergebnis seiner 134 Seiten langen Arbeit mit dem Titel »Merkmale sich ausdehnender Universen« kann sich sehen lassen. Sharma bewertet Stephens Schlusskapitel als »wundervoll«. Der Beginn der einzigartigen Karriere des theoretischen Physikers Stephen William Hawking. Kurz bevor die Dissertation fertig ist, heiraten Jane und Stephen im Juli 1965 in der Kapelle des Trinity Hall Colleges. Stephen glaubt nicht an Gott, aber für Jane ist es wichtig, kirchlich getraut zu werden. Der Glaube gibt ihr Mut und Kraft. Und so frage ich dich, möchtest du Jane Wilde, den hier anwesenden Stephen William Hawking zu deinem rechtmäßigen Ehemann nehmen, in Lieben und Ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Und möchtest du Stephen William Hawking, die hier anwesende Jane, zu deiner rechtmäßigen Ehefrau nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Jetzt küss sie doch endlich! Hoch liebe das Vater! Gott segne euch! Stephen und Jane gönnen sich keine luxuriöse Hochzeitsreise, sondern fahren für eine Woche ins englische Suffolk. Gute Fahrt, ihr zwei! Für alles andere reicht schlichtweg Danke. Das Geld. Die werden wir bestimmt haben! Lasst es euch gut gehen! Machen wir, Mom! Zurück in Cambridge steht das frisch gebackene Brautpaar vor einem Problem. Stephen kann zwar noch gehen, aber nur mit Hilfe von Krücken. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er ganz auf den Rollstuhl angewiesen sein wird. Sie brauchen also dringend eine behindertengerechte Wohnung und wenden sich an das College. Der Questor, also Schatzmeister der Uni, weist sie brüsk ab. Es entspricht nicht den Gepflogenheiten der Universität, Fellows bei der Wohnungssuche zu helfen. Stephen und Jane haben Glück und finden ein geeignetes Haus in der Little St. Mary's Lane. Es ist zwar nicht barrierefrei, aber dafür nur 100 Meter vom Institut für theoretische Physik entfernt. Stephen besteht darauf, die schmale Wendeltreppe hoch ins Schlafzimmer alleine zu bewältigen. Ohne Janes Hilfe. Stephen tut, was er kann, um mir keine Last zu sein. Er kann seine Hände aber nicht mehr bewegen und deshalb beim besten Willen seine Forschungsarbeiten nicht mehr allein tippen. Dafür braucht er meine Hilfe. Genau wie beim Waschen oder Anziehen. So bin ich neben meinem Studium in London auch Stephens persönliche Privatassistentin und Pflegekraft. Stephen Hawking beginnt nun, intensiv mit Roger Penrose zusammenzuarbeiten. Dieser hatte gezeigt, dass der Gravitationskollaps eines Sterns zu einer Singularität in seinem Inneren führt. Hawking war bei seiner Dissertation über den Anfang des Universums, die ja durch Penrose inspiriert war, zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Innerhalb von 5 Jahren schaffen es die beiden Wissenschaftler, einen einzigartigen Beweis zu liefern. Roger, es gibt keinen Zweifel mehr. Die Umstände der Entstehung eines schwarzen Loches sind ein Spiegelbild des Urknalls. Ja, so ist es. Hawking und Penrose finden auch heraus, was an den Außenseiten eines schwarzen Loches Besonderes passiert, dem sogenannten Ereignishorizont. Daraus entsteht ein komplett neues Forschungsgebiet, die Thermodynamik der schwarzen Löcher. In Cambridge ist Hawking längst bekannt. Als er 1974 die bahnbrechende Theorie vorstellt, dass schwarze Löcher doch nicht ganz so schwarz sind, sondern Strahlung aussenden, werden Wissenschaftler auf der ganzen Welt aufmerksam. Die sogenannte Hawking-Strahlung macht ihn in der Welt der Wissenschaft schlagartig berühmt. Haben Sie schon von der Hawking-Strahlung gehört? Das ist unglaublich. Ja, wenn einer es schafft, die Unvereinbarkeit von Relativitätstheorie und Quantenmechanik zu beenden, na dann er. Preise und Anerkennungen lassen nicht lange auf sich warten. Noch im selben Jahr, 1974, wird ihm eine der höchsten Auszeichnungen zuteil, die ein Naturwissenschaftler bekommen kann. Mit nur 32 wird Hawking Fellow, also Mitglied der Royal Society, der 1660 gegründeten britischen Gelehrtengesellschaft zur Wissenschaftspflege. Dort als Mitglied aufgenommen zu werden, ist eine Ehre, die nur den berühmtesten Wissenschaftlern aller Zeiten erwiesen wird. Wie vor ihm schon Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein und Ernest Rutherford. 1974 lebt Stephen Hawking bereits 9 Jahre länger, als die Ärzte es ihm prophezeit haben. Es ist ein Wunder. In Cambridge hat man sich an seinen Anblick im Rollstuhl gewöhnt. An das brillante Genie, das mittlerweile stolzer Vater ist. Als der kleine Robert zur Welt kommt, ist für Stephen und Jane das Glück perfekt. Trotz seiner Krankheit Vater sein zu dürfen, ist für Stephen ein wunderbares Geschenk. Um möglichst viel Zeit mit seinem Sohn verbringen zu können, arbeitet er von nun an noch schneller. Robert bleibt nicht das einzige Kind der Hawkins. 1970 folgt Tochter Lucy und 1979 ihr zweiter Sohn Timothy. Jane und Stephen lieben es, mit ihren Kindern zu spielen. Jane bringt ihnen Cricket und Crockett bei, Stephen rast ihnen mit dem Rollstuhl hinterher, wenn sie auf dem Rasen fangen spielen. Schneller, Daddy! Na, warte. Komm, schneller, schneller, schneller! Ich hab dich gleich. Schneller, hier bin ich! Gleich hab ich dich! Als Robert 7 und Lucy 4 ist, erhält Hawking eine Einladung vom California Institute of Technology, kurz Caltech. Hier soll er 1 Jahr lang zusammen mit dem amerikanischen Physiker Kip Thorne in Los Angeles forschen. Also packen Sie Ihre Koffer. Robert, die dicken Pullover kannst du hier lassen. Die brauchst du in Kalifornien nicht. Und fliegen nach Amerika. Los Angeles bietet eine herrliche Abwechslung für die Hawkins. Sie wohnen in einem wunderschönen Haus in Pasadena, nicht weit entfernt vom Campus des kleinen Institutes, an dem das Who is Who der Wissenschaftselite arbeitet. Anders als in Cambridge kümmert sich das Caltech darum, dass es den Hawkins hier an nichts fehlt. Hawking benutzt hier zum ersten Mal einen elektrischen Rollstuhl, mit dem er mühelos alleine ins Institut fahren kann. Was auch daran liegt, dass das Caltech dafür sorgt, dass an den Bordsteinkanten auf dem Weg dorthin Rampen angebracht werden. Für den schlauen Jungen aus Cambridge, wie er hier genannt wird, stattet das Institut auch sein Büro behindertengerecht aus. Dass so etwas möglich ist. Jahrelang hat er in Cambridge für einen behindertengerechten Zugang zur Universität gekämpft. Diese Erfahrung in Los Angeles wird er mitnehmen, um weiterzukämpfen, bis er Erfolg hat. Sein Engagement für die Rechte von Behinderten wird er sein Leben lang beibehalten. Unter anderem setzt sich Hawking gemeinsam mit berühmten Menschenrechtlern für die sogenannte Charta für das dritte Jahrtausend ein, die viele Staaten unterzeichnen. Darunter die USA, Russland, Saudi-Arabien und China. Wer das Dokument unterzeichnet, bekundet damit auch die Absicht, künftig mehr Geld für die Erforschung von Krankheiten bereitzustellen, die zu Behinderungen führen. 1974 genießt Familie Hawking aber erstmal ihr herrliches Leben in Kalifornien. Nicht nur für Stephen, auch für Jane, Robert und Lucy ist Amerika ein Paradies. Hier gibt es einen Farbfernseher und nicht nur das olle Schwarz-Weiß-Gerät wie in England. Hier können sie den Pacific Highway entlang brausen und Abstecher in die Wüste um Palm Springs machen. Boah, schau mal, Daddy, eine Schlange. Darf ich sie anfassen? Pass auf, Robert, die ist giftig. Und bei Ihnen zu Hause wohnt ab sofort ein Doktorand, der Hawking beim Aufstehen, Anziehen, ins Bett gehen und Essen hilft. Das ist eine riesige Entlastung, vor allem für Jane. Ihr wunderschönes Haus füllt sich bald mit interessanten Gästen, die nicht nur über theoretische Physik sprechen, sondern auch gerne feiern. Ein Traum. Und deshalb möchte ich einen Toast aussprechen. Auf das bunte Leben, das uns solch fantastische Gastgeber beschert hat. Jane und Steven, auf die Hawkins! Salute! Zu den Gästen zählen nicht nur Kip Thorne, sondern auch der Physiker Don Page. Mit ihm zusammen schreibt Hawking einen Text, in dem sie die Grundlagen zur Erforschung von schwarzen Löchern zusammenfassen. Der Beginn nicht nur einer fruchtbaren Arbeitsgemeinschaft, sondern auch einer wunderbaren Freundschaft, die ein Leben lang halten wird. Während seines Aufenthalts am Caltech macht Hawking einen Abstecher nach Europa. Er fliegt nach Rom, wo ihm die päpstliche Akademie der Wissenschaften die Pius-Medaille verleihen will, die auf Papst Pius den 11. zurückgeht. Der Papst will mir die Medaille der päpstlichen Akademie der Wissenschaften verleihen? Ausgerechnet der Vatikan, der Galilei den Prozess gemacht hat? Hawking nimmt diese besondere Auszeichnung an, obwohl der Vatikan sich lange gesträubt hat, anzuerkennen, dass Galileo Galilei recht hatte, mit seiner Behauptung, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Paul VI. Wird nicht der einzige Papst bleiben, den Hawking trifft. 1981 nimmt er an einer Kosmologiekonferenz im Vatikan teil, um sein No-Boundary-Proposal vorzustellen. Das ist die Annahme, dass das Universum keinen Anfangszustand hatte, sondern spontan aus dem Nichts entstanden ist. Eine Theorie, die auch den damaligen Papst Johannes Paul II. Sehr interessiert. Immerhin geht es um die Schöpfung. Zurück am Caltech in Kalifornien hält die Astrophysiker eine Frage in Atem. Ist Cygnus X1 möglicherweise ein schwarzes Loch? 1964 wurde der Doppelstern im Sternbild Schwan entdeckt. Doppelsterne sind, wie der Name bereits verrät, Sternensysteme, die aus zwei Sternen bestehen. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass es sich möglicherweise um das erste schwarze Loch handeln könnte, das im All entdeckt wurde. Das wäre eine Sensation. Meiner Meinung nach ist es ein schwarzes Loch. Nein, es ist kein schwarzes Loch. Wetten wir? Stephen Hawking wettet gerne und oft. 1975 schließt er mit Kip Thorne seine erste wissenschaftliche Wette ab, die er allerdings verliert. 10 Jahre später werden Hawking und Thorne mit ihrem Caltech-Kollegen John Preskill eine zweite berühmte Wette abschließen. Dieses Mal geht es darum, ob alle Informationen innerhalb eines schwarzen Loches zerstört werden oder nicht. Also, ob ein schwarzes Loch alles für immer verschluckt oder nicht. Hawking und Thorne sind sich einig, dass im Inneren eines schwarzen Lochs alles zerstört wird. Preskill hingegen hält es für durchaus möglich, dass kleine Teilchen aus dem Inneren eines schwarzen Lochs entweichen können. Später findet Hawking selbst heraus, dass Preskill recht hatte. Mit einer richtigen Beschreibung, wo man sehr fundamentale physikalische Theorien dazu braucht, um das richtig zu beschreiben, hat sich dann gezeigt, dass in der Tat die Information nicht vernichtet wird. Und das hat er dann auch akzeptiert, dass das so ist. Er hat dann immer gesagt, er hat die Rechnung fast richtig gemacht. Laut Professor Jochen Weller typisch Hawking. Doch warum hat er so gerne gewettet? Egal, ob er gewinnt oder verliert. Das muss ich dazu sagen, das ist unter Physikbetreibenden verbreiterter, wie die Öffentlichkeit weiß. Hawking ist vielleicht einer der wenigen, der das an die Öffentlichkeit getragen hat. Also wenn man gerade unter den Theoretikern, wenn man sich einer Modellbeschreibung recht sicher ist, dann wird schon mal mit Kollegen gewettert. Da geht es dann um eine Kiste Wein oder eine Flasche Whisky oder so. Und die hängen sich das dann auch ins Büro, gerahmt die Wetten. Wenn man durch das Who is Who der Astrophysik die besucht, in Princeton, in Berkeley, da hängen überall solche Wetten. Mit sehr vielen Eindrücken und neuen Freundschaften kehrt Familie Hawking nach einem Jahr Los Angeles wieder nach Cambridge zurück. Nicht nur Robert und Lucy müssen sich erst wieder an das Leben in der Stadt gewöhnen. Irgendwie fühle ich mich hier in England nicht recht glücklich. Es ist so provinziell und engstirnig im Vergleich zu Kalifornien. Außerdem steht erneut ein großer Umzug an. Die Hawkings müssen dringend eine behindertengerechte Wohnung finden, denn Stevens Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert. Er kommt kaum noch allein aus dem Bett und kann auch den Löffel nicht mehr ohne Hilfe zum Mund führen. Vom Treppensteigen ganz zu schweigen. Zum Glück ist diesmal die Universität bei der Suche behilflich und stellt eine Wohnung im Erdgeschoss eines großen viktorianischen Hauses zur Verfügung. Inmitten eines idyllischen College-Gartens. Hier ziehen die Hawkins im September 1975 ein. Geld für eine Pflegekraft, die dringend nötig wäre, haben Stephen und Jane aber nicht. Dafür eine gute Idee. Jane, was hältst du davon, dass wir genau wie in Kalifornien einen Doktoranden aus dem Institut einstellen? Das ist eine super Idee. Er könnte dir zur Hand gehen, die Kinder betreuen und im Haushalt helfen. Dafür dürfte er als Gegenleistung umsonst bei uns wohnen und essen. Und hat die einmalige Gelegenheit, sich beim Nachmittagstee oder Abendessen ein Bild davon zu machen, wie Hawking, das Physikgenie, arbeitet. Man muss immer auf seine Intuition hören. Wenn man das Gefühl hat, dass eine Idee richtig sein müsse, dann muss man versuchen, sie zu beweisen. Stephen Hawking verfügt nicht nur über ein außergewöhnliches Verständnis für die theoretische Physik, sondern hat auch ein phänomenal gutes Gedächtnis. Es macht ihm keine Mühe, seiner Sekretärin 40 Seiten Gleichungen zu diktieren, die er vorher in seinem Kopf zusammenstellt. Und wenn er am nächsten Tag entdeckt, dass ihm dabei ein Fehler unterlaufen ist, dann ruft er an, damit sie den Fehler korrigieren kann. Hawking ist ohne Frage hochintelligent. Doch er weigert sich zeitlebens, einen IQ-Test zu machen, weil er überzeugt davon ist, dass sich Intelligenz nicht mit einem Quotienten messen lässt. Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen. Hawking weiß, was er kann, gibt aber nie damit an. Außerdem ist er extrem kreativ und arbeitet gerne im Team. Für mich ist es eine große Hilfe, meine Einfälle mit anderen Menschen zu erörtern. Selbst wenn sie nichts beitragen, gelange ich so zu größerer Klarheit, wenn ich meine Ideen erklären muss. So hat ihn auch Jochen Weller erlebt, als er von 2000 bis 2002 an Hawkings Lehrstuhl in Cambridge gearbeitet hat. Ja, also ich muss sagen, als ich ankam, da war ich schon ein bisschen, weil er natürlich schon der Superstar war, etwas schüchtern, habe aber schnell gemerkt, er ist im täglichen Umgang ein ganz normaler Mensch. Und dann habe ich festgestellt, er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für seine Mitarbeiter und die Kollegen und Forscher. Er hatte zum Beispiel einmal pro Woche einen ganzen Nachmittag für seine Doktoranden da. Da gab es Pizza und es wurde einfach diskutiert. Man brauchte natürlich etwas mehr Zeit. Und er war immer getrieben durch, was ich gedacht habe, eine wahnsinnige Neugier. Er war immer interessiert, was für Ideen man gehabt hat, auch wenn die mal blödsinnig waren. Aber er hat das schon diskutieren wollen mit einem und das hat mich fasziniert. Es ist für Hawking selbstverständlich zu diskutieren. Wobei es nicht immer er sein muss, der am Ende recht hat. Eine Souveränität, die ihn als Teamplayer und Wissenschaftler unschlagbar macht. Eines Tages kommt Hawking wie gewöhnlich gegen 18 Uhr nach Hause. Jedoch mit einer nicht alltäglichen Neuigkeit in der Tasche. Jane! Sie geben mir den Job! Dein Mann wird der neue Lehrstuhlinhaber des Lukasischen Lehrstuhls für Mathematik. Hawking ist erst 37 Jahre alt. Und der Lukasische Lehrstuhl für Mathematik gehört weltweit zu den angesehensten. 1663 wurde er vom britischen Parlamentsabgeordneten Henry Lucas gestiftet. Daher der Name Lukasisch. Die Universität Cambridge zeichnet nur die größten Naturwissenschaftler mit einer Berufung auf diesen Lehrstuhl aus. Nach Berühmtheiten wie Sir Isaac Newton oder dem britischen Nobelpreisträger Paul Dirac wird nun auch Professor Hawking diese Ehre zuteil. Er wird für seine Leistungen in Fachkreisen bereits als neuer Einstein gefeiert. Als einer, dem es gelingen könnte, das zu finden, wonach alle suchen. Die Theorie von allem. Die Weltformel. Die eine physikalische Theorie, mit der sich das Universum beschreiben lässt. Die Physikerwelt ist sich sicher. Hawking könnte das Zeug dazu haben. Als im gleichen Jahr 1979 auch noch Timothy gesund zur Welt kommt, könnte das Leben der Hawkings eigentlich perfekter nicht sein. Sie haben jetzt 3 Kinder. Dass das möglich ist, hätten Stephen und Jane kaum für möglich gehalten. Doch in Janes Freude über den kleinen Tim und den Erfolg ihres Mannes mischen sich immer mehr Sorgen. Denn Hawkings Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Er spricht immer undeutlicher, sodass mit der Zeit nur noch seine Familie und sein engster Umkreis versteht, was er überhaupt sagt. Dazu kommen fürchterliche Hustenanfälle, mit denen er sich immer öfter herumplagt. Im Sommer 1985 kommt es zur Katastrophe. Hawking ist gerade zu Besuch am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Weil er und seine Frau eingefleischte Opernfans sind, will er sich mit ihr in Bayreuth treffen, um dort in eine Aufführung vom Ring des Nibelungen bei den Wagner-Festspielen zu gehen. Doch am Abend vor der Aufführung erfährt Jane am Telefon, dass ihr Mann plötzlich eine Lungenentzündung bekommen hat und gerade noch rechtzeitig im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden konnte. Dort in Genf nun liegt er im Koma. Die Ärzte halten es für unwahrscheinlich, dass er überleben wird. Sie wollen das Gerät abschalten. Mrs. Hawking, es ist vollkommen unwahrscheinlich, dass Ihr Mann überlebt. Lassen Sie ihn in Frieden sterben. Doch das kommt für Jane überhaupt nicht in Frage. Sie lässt ihn mit dem Rettungsflugzeug nach Cambridge bringen. Dort können die Ärzte sein Leben dann tatsächlich mit Hilfe eines Luftröhrenschnittes retten. Stephen Hawking überlebt, aber seine Stimme nicht. Durch den Eingriff wird er nie wieder sprechen können. Was nun? Was nützt einem Physiker ein genialer Verstand, alle Kreativität und Begeisterung, wenn er sich nicht mehr mitteilen kann? Wie soll es weitergehen? Die Rettung kommt aus den USA. Von dort schickt der Computerexperte Walt Woltosch höchstpersönlich Stephen ein Programm mit dem Namen Equalizer. Damit kann er nun mit einem Schalter in der Hand Worte auf dem Bildschirm aussuchen und Sätze bilden, die wiederum an einen Sprachgenerator gesendet werden, der sie ausspricht. Das ist sensationell und gibt Stephen die Möglichkeit, sich weiterhin zu Wort zu melden. Can you hear me? Können Sie mich hören? Später, als er durch die Krankheit auch seine Hände nicht mehr bewegen kann, steuert er die Texteingabe auf seinem Sprachcomputerbildschirm mit einem Infrarotsensor, der an seiner Brille befestigt ist. 33 Jahre lang spricht Stephen Hawking mit dieser Computerstimme, die nicht seine eigene ist und für die er mindestens genauso berühmt wird wie für seine spektakulären Theorien und Erklärungen. Als Hawking 1985 aus dem Krankenhaus entlassen wird, denkt er zunächst, dass seine wissenschaftliche Laufbahn jetzt zwangsläufig vorbei ist. Doch Hawking wäre nicht der geniale Hawking, wenn er aufgeben würde. Nein, er entdeckt ein Programm namens LaTeX, mit dem er mathematische Gleichungen schreiben kann. Ein Segen. Und er schafft es, das Buch zu Ende zu schreiben, an dem er seit 1984 arbeitet. Eine kurze Geschichte der Zeit. Ein populärwissenschaftliches Buch, mit dem Hawking ganz normalen Menschen die Angst vor hochkomplizierten physikalischen Zusammenhängen nehmen will und ihnen das Universum einfach erklären will. Zum ersten Mal kam mir 1982 die Idee, ein populärwissenschaftliches Buch über das Universum zu schreiben. Teilweise verband ich damit die Absicht, genügend Geld zu verdienen, um das Schulgeld für meine Tochter bezahlen zu können. Vor allem aber wollte ich erklären, wie weit wir schon in unserem Verständnis des Universums gekommen waren. Wie nahe wir einer vollständigen Theorie waren, die das Universum und alles, was sich darin verbindet, beschreiben konnte. Eine kurze Geschichte der Zeit erscheint 1988 und wird ein Bestseller. Mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Damit wird Hawking schlagartig auch bei Nicht-Physikern bekannt. Er wird zum Popstar der Physik. Er selbst schreibt dazu: Ich freue mich, dass ein naturwissenschaftliches Buch sich mit den Memoiren von Popstars messen kann. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung für die Menschheit. Das Genie mit der künstlichen Stimme wird zum Medienstar. 1992 tritt er als Figur in mehreren Episoden der Fernsehserie Die Simpsons auf. Your theory of the donut-shaped universe is intriguing, Homer. I may have to steal it. Deine Idee eines Universums in Donut-Form interessiert mich, Homer. Es könnte sein, dass ich sie stehlen muss. 1994 ist seine Stimme in dem Song Keep Talkin' der britischen Rockband Pink Floyd zu hören. Und die Telefongesellschaft British Telecom nutzt seine Computerstimme für ihre Werbung. Doch was macht ihn so populär, dass Päpste, Könige und Staatspräsidenten ihn empfangen? Sich um ein Treffen mit diesem Mann gerade zu reißen? Sein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter Jochen Weller erklärt sich das so. Ich glaube, er hat ein wahnsinniges Gespür dafür gehabt, wie er mit allen Schichten und Vertretern der Gesellschaft umgehen sollte. Also er konnte sich auf verschiedene Menschen trotz seiner Behinderung einlassen. Sein Humor hat ihm oft Türen geöffnet, weil er wusste, wie er mit den Leuten umgehen sollte. Und er hatte auch keine Angst vor populären Formaten. Er war in Star Trek, in der Big Bang Theorie, in Futurama. Und das machen natürlich nicht alle Wissenschaftler, auch wenn sie gefragt werden. Und da hat er überhaupt keine Scheu davor gehabt. Und deswegen war er wahrscheinlich auch so populär. Mit seinem Bestsellerbuch verdient Hawking genug Geld, um sich endlich auch eine dauerhafte Pflege zu leisten. Eine der Krankenschwestern, die sich nun rund um die Uhr um ihn kümmern, heißt Elaine Mason. Sie begleitet ihn auf einigen seiner zahlreichen Vortragsreisen ins Ausland. Und die beiden kommen sich näher. So wird das, was als Entlastung für ihr Familien- und Eheleben gedacht war, für Stephen und Jane Hawking eher zur Belastung. Auch Jane, die all die Jahre ihren schwerkranken Mann gepflegt hat, die Kinder versorgt, den Haushalt bewältigt und noch nebenbei ihre Doktorarbeit geschrieben hat, fühlt sich zu einem anderen hingezogen, dem Leiter des Chores, in dem sie seit einiger Zeit singt. Am Ende können sie nicht mehr weitermachen wie bisher. Jane ist es leid, immer nur für Stephen da sein zu müssen, und Stephen hat es satt, immer dankbar sein zu müssen. Schließlich lassen sich Stephen und Jane 1991 scheiden. 4 Jahre später heiraten beide ein zweites Mal. Hawking erlebt auch mit seiner zweiten Frau Elaine schöne Jahre, aber die Ehe kriselt nach einiger Zeit und wird 2007 geschieden. In den letzten Ehejahren mit ihr gibt es immer wieder hässliche Gerüchte, dass sie ihn vernachlässigt. In einem Interview sagt Stephen Hawking später auf die Frage, worüber er am meisten nachdenkt: Women. Über Frauen. They are a complete mystery. Sie sind ein absolutes Rätsel. Seinen umwerfenden Sinn für Humor verliert Hawking zum Glück nie. Und auch nicht seine Begeisterung für besondere Momente. wie an seinem 60. Geburtstag, den Jochen Weller mitgefeiert hat. Er war ein Riesenfan von Marilyn Monroe. Und zu seinem Geburtstag kam eine Schauspielerin als Marilyn Monroe verkleidet und hat den Happy Birthday, das Lied gesungen. Und er hat die ganze Zeit gestrahlt, weil sowas liebte er. Also er war eigentlich von der Art und Weise fast ein Mensch wie alle anderen auch, obwohl er natürlich so genial ist. Aber er hat schon sein Leben gelebt, würde ich sagen, in dem Rahmen, dem ihm möglich war. Trotz aller Ehekrisen steht Hawking immer in engem Kontakt zu seinen Kindern. Robert, Lucy und Tim sind schon erwachsen, als sich Stephen und seine zweite Frau scheiden lassen. Alle drei haben teure Privatschulen in Cambridge besucht und besuchen ihren Vater regelmäßig am Institut. Ich habe auch seine Kinder mal kennengelernt und das war einfach schön zu sehen, wie er mit denen umgegangen ist. Gemeinsam mit Tochter Lucy, die als Journalistin erfolgreich wird, schreibt Hawking später auch Kinderbücher über die Abenteuer des kleinen jungen George. Eines von ihnen erscheint 2007 unter dem Titel »Der geheime Schlüssel zum Universum«. Darin trifft der kleine George ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das Annie heißt. Annies Vater besitzt einen Computer, der Türen in den Weltraum öffnen kann. Durch die George und Annie durch das All reisen. Auf zur Milchstraße! Vorne sieht es so dunkel aus. Tatsache, es ist ein schwarzes Loch. Lasst uns sofort woanders hinfliegen. Ich habe keine Lust, aufgesaugt zu werden und als Spaghetti zu enden. Wie es sich für eine Abenteuergeschichte gehört, gibt es auch einen Bösewicht namens Graham Reeder, der versucht, den kleinen George in das schwarze Loch zu schubsen. Aber vor allem gibt es in dem Buch jede Menge anschauliche und gut verständliche Erklärungen über das Universum. Hawking ist inzwischen Mitte 60 und denkt nicht daran, sich in den Ruhestand zu verabschieden. What happened before the Big Bang and what happened after that? Was war vor dem Urknall und was ist danach passiert? I want to find out what happened in the earliest phase of the universe. Ich möchte herausfinden, was in der frühesten Phase des Universums passiert ist. Er ist neben wenigen anderen Physikern derjenige, der mit der sogenannten Inflationstheorie erklärt, dass sich das Universum nach dem Urknall unvorstellbar schnell ausgedehnt hat. Allerdings war nach den Berechnungen Hawkins das Universum vor dem Urknall so winzig, dass es auch nach der gewaltigen Inflation nicht größer als eine Grapefruit war. Erst in den Millionen von Jahren ist es so riesig geworden, wie es heute ist. Um zu diesem Schluss zu kommen, hat Hawking sich einen genialen Trick ausgedacht. Weil die Zeit ja erst mit dem Urknall entstanden ist, hat er eine sogenannte imaginäre Zeit in seine Berechnungen mit einbezogen. Also eine Zeit, die nur ausgedacht ist, und gar nicht wirklich existiert. Das klingt völlig absurd, führt aber zu revolutionären Ergebnissen, wie Jochen Weller erklärt. Also das ist wirklich solide Physik, auch wenn imaginäre Zeit sich irgendwie ein bisschen komisch und esoterisch anhört. Und er hat probiert, den Anfang des Universums mit imaginärer Zeit zu beschreiben und hat festgestellt, wenn er das tut, gibt es die Singularität nicht mehr. Die ist weg. Jetzt hat er praktisch eine Lösung, dass es keine Singularitäten mehr gibt, die Gesetze der Physik sind gültig und der Urknall ist überhaupt nichts Besonderes mehr im Universum. Also das Standard-Weltbildmodell, wo wir jetzt auch haben, und Hawking war einer in den frühen 80er Gründerväter von dem Inflationsmodell, ist, dass im frühen Universum hat sich das Universum exponentiell sehr schnell ausgedehnt. Es wurde innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine 10 mit 100 Nullen, ein Faktor größer. Es ging so schnell. Damit steht für Hawking fest, dass das Universum keinen Anfang hat. Auch wenn die Zeit erst mit dem Urknall entsteht, existierte das Universum bereits. Um seinen Ursprung weiter zu ergründen, stellt Hawking 2006 zusammen mit dem Physiker Thomas Hertoch einen neuen Denkansatz vor. Die sogenannte Top-Down-Kosmologie. Klingt kompliziert? Ist es auch. Hochmathematisch, hochkompliziert. Aber Hawking konnte das natürlich auch. Und was Hawking jetzt gemacht hat, er hat versucht, rückwärts zu rechnen. Ich weiß ja, wie mein Universum heute aussieht und probiere daraus Rückschlüsse zu ziehen, welches von den 10 mit 500 Nullen Universen ich am Anfang nehmen muss. Und das ist die Top-Down-Methode und die Top-Down-Kosmologie. Noch fehlt der Beweis für diese Theorie. Genau wie für alle anderen Theorien Hawkings. Deshalb hat er auch nie einen Nobelpreis bekommen. Denn die Voraussetzung für diese sehr hohe wissenschaftliche Auszeichnung ist der endgültige Beweis für eine Theorie, die in der Physik äußerst schwierig zu erbringen ist. Physiker selbst kümmert das weniger, als man denken könnte. Ihnen geht es nicht in erster Linie um den Preis, sondern um den richtigen Ansatz, der die Forschung weiterbringt. Auch wenn Hawking nie einen Nobelpreis bekommen hat, wird er mit Auszeichnungen für sein Werk überhäuft. Er bekommt zahlreiche Ehrendoktorhüte, renommierte Preise und Medaillen verliehen. Die Queen überreicht ihm 1982 in einer persönlichen Audienz für seine herausragenden Dienste an Großbritannien die Medaille Order of Companions of Honor. Stephen Hawking hinterlässt mit seinen völlig neuen Ansätzen der theoretischen Physik ein gigantisches Vermächtnis. Hawkings Ideen haben unsere Vorstellungen von schwarzen Löchern und dem Universum definitiv revolutioniert. Sein Vermächtnis ist auch, dass diese Ideen immer noch Gegenstand der aktuellen Forschung sind. Also es sind keine abgehakten Themen. Da gibt es immer noch Erweiterungen, vertiefende Arbeiten, besseres Verständnis. Also es inspiriert auch noch viele Wissenschaftler. Aber nicht nur für Wissenschaftler wie Jochen Weller von der Ludwig-Maximilian-Universität in München ist Stephen Hawking ein Geschenk. Er, der Superstar der Physik, ist für Menschen auf der ganzen Welt der Beweis dafür, dass der Geist über den Körper triumphieren kann. Ein Vorbild, dessen Stimme Gehör findet, weil er seinen Zuhörern Hoffnung schenkt und den Mut, niemals aufzugeben. Egal, wie schwierig das Leben auch manchmal erscheinen mag. Es gibt immer etwas zu tun und es lohnt sich, dran zu bleiben. Auch wenn es um die Verwirklichung von Träumen geht. Einer der größten Träume Hawkings geht 2007 in Erfüllung. Er, der sich sein ganzes Berufsleben mit dem Weltall beschäftigt hat, kann mit 65 Jahren zum ersten Mal seit Jahrzehnten seinen Rollstuhl verlassen und an Bord einer von der NASA umgebauten Boeing 727-200 im Parabelflug testen, wie es sich anfühlt, schwerelos zu sein. Zum ersten Mal in seinem Leben erlebt er im Sturzflug das unbeschreibliche Gefühl der völligen Leichtigkeit. Steven, wie fühlst du dich? Wonderful. I could go on and on. I don't need my wheelchair for the first time. I've been waiting so long to fly into space. Fantastisch! Ich könnte immer weitermachen. Ich brauche zum ersten Mal keinen Rollstuhl mehr. Ich habe so lange darauf gewartet, ins Weltall zu fliegen. Sein Wunsch, wirklich ins All zu reisen, erfüllt sich allerdings nicht. Am 14. März 2018, dem 139. Geburtstag von seinem großen Vorgänger Albert Einstein, stirbt Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Damit ist er über 50 Jahre älter geworden, als ihm seine Ärzte ursprünglich prognostiziert hatten. Er ist einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, der trotz amyotropher Lateralsklerose so alt werden konnte. Nicht nur seine Familie, Freunde und Kollegen trauern um ihn, sondern Menschen auf der ganzen Welt gedenken diesen einzigartigen Genie. Danke dafür, dass du uns und die Welt inspiriert hast. Stephen Hawking ist nicht gestorben, sondern nur in ein Paralleluniversum entflohen. Ich verspüre ein großes schwarzes Loch in meinem Herzen. Die Welt hat einige IQ-Punkte verloren. Stephen Hawking ist nicht tot. Er ist jetzt unendlich. Nach einer privaten Trauerfeier in Cambridge wird die Asche von Stephen Hawking am 15. Juni 2018 mit einem prunkvollen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey beigesetzt. Damit bekommt er die höchste Ehre, die einem britischen Staatsbürger zuteil werden kann. Tausende von Menschen nehmen dort in Londons berühmter Kathedrale Abschied von einem der größten Genies des 20. und 21. Jahrhunderts. Hawkins Asche liegt nun eingebettet zwischen den Gräbern von Sir Isaac Newton, dem Erfinder der Schwerkraft, und Charles Darwin, dem Vater der Evolutionstheorie. Wenige Stunden nach seinem Tod veröffentlicht die Universität Cambridge, an der der Physikstar 32 Jahre lang gelehrt hat, Hawkings Vermächtnis. Die letzte Botschaft, die er kurz vor seinem Tod aufgenommen hat, geht damit in alle Welt hinaus. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Bitte erinnert euch daran, zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Versucht einen Sinn in dem zu erkennen, was ihr seht, und fragt euch, was das Universum existieren lässt. Be curious. Bleibt neugierig. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Und auch wenn das Leben manchmal schwierig erscheint, es gibt immer etwas zu tun, um es zum Gelingen zu bringen. It matters that you don't just give up. Das Wichtigste ist, gebt bitte nicht auf. Auf Wiederhören bei Audible.